Ich denke, es wird wahnsinnig schwierig für Sie sein, in Usbekistan zu arbeiten. Prinzipiell ist es wohl möglich, aber Sie müssen die Gespräche heimlich aufzeichnen. Das ist die einzige Möglichkeit zu arbeiten. Doch habe ich große Zweifel, dass die Menschen mit Ihnen reden werden. Nun, reden vielleicht, aber wenn Sie daran denken, dass Ihre Stimmen irgendwo zu hören sein werden und man sie erkennen wird, dann werden die Leute es ablehnen, dass irgendwelche Spuren auf Tonträgern festgehalten werden. Im Dialog mit Usbekistan werden neben den seit Jahren schwierigen Rahmenbedingungen für Handel und Investitionen auch Menschenrechtsfragen thematisiert. Usbekistan ermöglicht der Bundeswehr den Lufttransportstützpunkt Termez als logistische Basis für die Versorgung des deutschen Kontingents in Afghanistan zu nutzen. Auswärtiges Amt. Als Journalistin können Sie in Usbekistan nicht offen arbeiten. Das geht bei uns nur illegal. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Und wenn man Sie enttarnt, nun, ich denke, ganz Schlimmes wird Ihnen nicht passieren. Man wird Sie ausweisen. Vielleicht erleben Sie ein paar unangenehme Stunden. Man wird Sie befragen, verhören, Ihre Aufzeichnungen abhören. Wegnehmen wird man Ihr Material wohl nicht. Aber man wird Sie deportieren. Deshalb ist es natürlich besser, so eine Situation zu vermeiden. Bei uns ist der Mensch nur ein weißer Fleck. Eine Reise zur usbekischen Baumwollernte. Ein Feature von Susanne Bonton und Sophie Panzer. In gebückter Haltung greifen ca. 50 Frauen die weißen Baumwollbällchen aus den hüfthohen, trockenen Kapseln und stecken sie in weiße, große, offene Taschen, die sie vor den Bauch gehängt haben. 2, 3 Baumwollpuschel können sie mit jeder Hand abgreifen. Auf dem Feld arbeiten Frauen und junge Mädchen, kaum Männer, keine Kinder. Die Frauen arbeiten konzentriert, schweigsam, selten eine Bemerkung oder ein fröhlicher Zuruf zur Nachbarin. Nur hin und wieder hört man den Brigadier, der die Pflückerinnen ermahnt, die ihnen zugewiesenen Reihen sorgfältig abzuernten. Die Frauen tragen trotz Temperaturen um die 30 Grad lange Hosen, Röcke, bunte Jacken, Turnschuhe. Viele tragen auch Handschuhe. Fast alle haben Mund und Nase mit einem Tuch bedeckt, haben die Haare unter Schal oder Kappe gesteckt. Zum Schutz gegen Pestizide? Oder um sich vor den kleinen Staubwolken zu schützen, die bei jedem Tritt aufwirbeln. Die monatelange Hitze hat den Lehmboden in eine mehlartige Masse verwandelt. Mit Hilfe eines Menschenrechtsaktivisten sind wir auf diese Baumwollplantage gelangt. Deutschland und Usbekistan unterhalten seit der Unabhängigkeit des Landes enge und vertrauensvolle Beziehungen. Usbekistan sieht in Deutschland seinen wichtigsten Partner in der EU. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf eine Vielzahl gesellschaftlicher Bereiche. Usbekistan kommt im Rahmen der Umsetzung der EU-Zentralasien-Strategie eine wichtige Rolle zu. Heißt es auf der Internetseite des deutschen Außenministeriums. Wir wollen uns vor Ort ein Bild machen. Die Schlagzeilen über Kinderarbeit in Usbekistan: weißes Gold in Kinderhand, Kindersklaven auf usbekischen Baumwollfeldern, waren der Grund unserer Reise in das mittelasiatische Land. Wir dürfen mit aufs Feld und Baumwolle ernten. Das ist für uns nicht ungefährlich. Recherchen ausländischer Journalisten über die Baumwollernte und die Arbeitsbedingungen sind streng verboten. Unser Kontaktmann wollte uns zeigen, dass Kinderarbeit, die nach der usbekischen Verfassung von 1992 verboten ist, bis heute existiert. Unser Feld liegt abseits der Trasse M39 Taschkent, Samarkand im Bezirk Pachtakorski. Lange fahren wir dorthin auf ausgefahrenen Wegen, Schotterstraßen, hitzezerrissenen Lehmtrassen mit tiefen Schlaglöchern. Rechts und links immer das gleiche Bild. Aufgebockte, zementierte Wasserläufe, die wie endlos Badewannen aussehen. Dahinter riesige Baumwollplantagen, durchzogen von schmalen Kanälen. Wie bunte Farbkleckse, die halbgebückten Pflückerinnen. Weiter im Hintergrund offene, blau gestrichene Hänger für den Abtransport der Ernte. Hin und wieder umgepflügte Weizenschläge und abgeerntete Maisfelder und Baumwollfelder. Baumwollfelder, Baumwollfelder. Eine Stunde lang haben wir die Baumwollbällchen eingesammelt. Wie alle anderen Frauen bringen wir den vollen Sack an den Sammelplatz. Nach dem Wiegen werden die abgeernteten Kilo unter einer Nummer notiert, die jede Pflückerin zu Beginn der Ernte bekommen hat. Unsere ist die Nummer 53. Zu zweit haben wir in einer Stunde 3 Kilo gepflückt. Die Männer an der Waage grinsen. Niemals würden wir 50 Kilo, die vorgeschriebene Tagesnorm, schaffen. Niemals 25.000 Puschel in gebückter Stellung aus der trockenen Schale sammeln. Baumwollpflücken ist Knochenarbeit. Das haben wir trotz dieser kurzen Arbeitsprobe am eigenen Leib gespürt. Auch an der Sammelstelle sehen wir keine Kinder. Sehen sie auch später nicht am Feldrand bei der Mittagspause. In einem großen Topf kochen Nudeln in Tomatensoße. Natürlich werden wir als Ausländerinnen sofort erkannt. Wir können Fotos und Aufzeichnungen machen. Die Erntehelfer auf der Baumwollplantage Chamansor sind keineswegs misstrauisch, sind einfach nur neugierig zu erfahren, wer wir sind, woher wir kommen. Where is your lead? Guten Tag, guten Abend. Hä? Gute Nacht, sehr gut. Gute Nacht. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss, пока. Ich spreche Deutsch auch. Ich habe heute Klassendienst. Schneller, schneller, die Gang. Über das freundliche Interesse sind wir erstaunt. Hatten uns doch in Deutschland die usbekischen Journalistinnen Galimar und Umida gewarnt, dass wir nur mit versteckter Kamera und verstecktem Aufnahmegerät arbeiten könnten. Die kurze Gastarbeiter-Episode auf dem Baumwollfeld war allerdings nur möglich geworden, weil wir zuvor eine ungewöhnliche Einladung bekommen hatten, die Umida für uns organisiert hatte. Kommen Sie zu uns nach Boston und sehen Sie mit eigenen Augen, wie eine normale Bauernfamilie in Usbekistan lebt. Wir bewirtschaften 23,7 Hektar Ackerland und haben 30 Rinder. Ich versichere Ihnen, an exotischen Eindrücken wird es nicht fehlen. Herzlich willkommen in unserem Haus. Meine Frau und meine 8 Töchter erwarten Sie mit gespannter Ungeduld. Boston liegt rund 3 Stunden Autofahrt südwestlich von der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Auf der gut ausgebauten Straße überholen wir immer wieder beladene Eselskarren. Ein Antiradar warnt den Chauffeur vor Straßenkontrollen. Links und rechts pappeln Akazien, Eukalyptus und Maulbeerbäume. Dahinter Wiesen mit Schaf- und Kuhherden, Mais- und Sonnenblumenfelder, Apfelplantagen und endlose Baumwollfelder. Bei uns in Usbekistan wächst Baumwolle überall. Unser Reichtum ist Baumwolle. In jeder Provinz von Usbekistan wächst Baumwolle. In Andijan, Namangan, Fergana, Khokan, Taschkent, Samarkand, Jizak, Navai, Bukhara, Karakalpakistan. Überall bei uns gibt es Baumwolle. Bogatstvo bieloje zoloto. Baumwolle bedeutet für Usbekistan Reichtum, weißes Gold. Bei Groß und Klein immer wieder die gleichen Antworten, wenn wir sie nach der Bedeutung von Baumwolle fragten. Baumwolle ist aber nicht nur wichtigstes Agrarprodukt. Es ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Kultur. Goldverzierte Springbrunnen, Belüftungsschächte, Lichterketten, Kuchenförmchen mutieren zu Baumwollkapseln, Knospen oder Blüten. Seit Jahrhunderten schon gibt es Baumwolle in Usbekistan. Zu Sowjetzeiten jedoch wurde das Land zu einer gigantischen Baumwollkammer ausgebaut. 1991 wurde Usbekistan unabhängig. Heute wird auf etwa 45% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Baumwolle angebaut. Das Land ist damit 6. größter Baumwollproduzent der Welt und Exporteur Nummer 3. 1 Milliarde US-Dollar nimmt der Staat jährlich mit dem weißen Gold ein, das höchste Exporteinkommen. Aber um welchen Preis? Tausende Kilometer von Bewässerungskanälen wurden in die Steppen und Wüsten des Landes gegraben. Das Wasser der Flüsse Amudarya und Sirdarya fließt nicht mehr in den Aralsee, sondern bewässert die neuen Baumwollplantagen. Der viertgrößte Binnensee der Erde, so groß wie Bayern, trocknet aus, hat seine Gesamtfläche seit den 50er Jahren um 2/3 verringert. Der Salzgehalt ist dramatisch gestiegen. Der ehemals fischreiche See, früher eine wichtige Erwerbsquelle, ernährt heute seine Anwohner nicht mehr. Salz und Pestizide haben das Grundwasser verseucht. Die Menschen, vor allem die kleinen Kinder, erkranken in dieser Region immer häufiger an Nierenversagen, Asthma, Krebs. Säuglinge kommen mit genetischen Missbildungen zur Welt. Die Müttersterblichkeit ist um 300% gestiegen. Im 200 Kilometer entfernten Boston spürt man nichts von den ökologischen Verwerfungen. Der kleine Ort mit seinen ca. 9000 Einwohnern liegt inmitten eines Neulandgebiets, das erst Ende der 1970er Jahre erschlossen wurde. Unser Gastgeber Abdul Kasim Mamarasulov und seine Frau Sulaycho Satarova empfangen uns am Tor, im Hintergrund 6 ihrer 8 Töchter. Abdul Kasim, Mitte 50, ist ein großer, stattlicher Mann, dichtes, schwarzes Haar, dunkle Augen. Wenn er lacht, und er lacht viel, blitzen seine Goldzähne. Ein festliches Essen wird im überdachten Hofeingang von den Töchtern aufgetischt. Es gibt Plov, das usbekische Nationalgericht. Immer 2 an der großen Tafel teilen sich einen Teller mit Reis und Fleisch. In der Familie Mama Rasulov wird kaum Russisch gesprochen. Das hatten wir nicht erwartet. Sulaycho Satarova hat als Deputierte von Usbekistan 5 Jahre lang an den Tagungen des obersten Sowjets zu Zeiten von Andropow und Gorbatschow in Moskau teilgenommen. Doch auch sie spricht nur Usbekisch. Bei Abstimmungen habe ich eben die Hand gehoben, wenn es die anderen Deputierten auch taten, erklärt sie uns lachend. Die Hausherrin, Mutter von 8 Töchtern im Alter von 11 bis 28 Jahren, wirkt entspannt. Eine Kaderfrau oder Parteiaktivistin hatten wir uns anders vorgestellt. Mit 16 Jahren lenkte Sulaycho als erste Frau in Usbekistan einen Mähdrescher und wurde als geschickte Traktoristin im ganzen Land berühmt. Journalisten rissen sich um Interviews mit ihr, unter ihnen war auch Abdul Kasim. Mit Preisen überhäuft wurde sie mit 19 Jahren in die Kommunistische Partei aufgenommen und wenig später saß sie im Taschkenter Sowjet. Sie heiratete, bekam ihre Töchter, ging nicht ein einziges Mal in Mutterschutz, sondern fuhr mit den Neugeborenen auf die Baumwollplantagen. Seit 3 Jahren ist Sulaycho nun in Pension. Während sie mit ihrem Mann im schattigen Hof Backgammon spielt, besorgen die Mädchen den Haushalt. Jede Tochter hat ihre Aufgabe. Die Kleinsten versorgen Hühner, Fettschwanzschafe und Kühe. Die Älteste kocht und backt. Andere pflanzen und ernten Obst und Gemüse, putzen das Haus und fegen den Hof. Waschmaschine und Geschirrspüler, Staubsauger und Durchlauferhitzer gibt es hier nicht. Wasser holt man im Hof. Keine Dusche, keine Badewanne, kein WC. Dafür gibt es 3 Fernseher und 2 Computer. Bis auf die Jüngsten haben alle Töchter ein Handy. Eingekauft wird selten. Fast alles, was auf den Tisch kommt, stammt aus eigenem Anbau. Im Garten wachsen Tomaten, Gurken, Kürbis, Paprika, Kartoffeln, Rettich, Zwiebeln, Granatäpfel, Aprikosen, Weintrauben, Walnüsse und Feigen. Die Tiere liefern das Übrige. Wir haben nach hiesigen Vorstellungen ideale Verhältnisse, hatte Abdul Kasim in seiner Einladung geschrieben. Sind Sie so etwas wie ein ehemaliger Bey, ein Gutsherr, wollen wir wissen. Warum ein ehemaliger Bey? Ich bin einer. Sie haben doch Haus und Hof gesehen. Wir haben 2 Traktoren, 2 Autos, Land. Warum ein ehemaliger? Ich bin ein Bey. Bitte Url, Tromandep, Sachs, Turdum. Anstelle eines Sohnes haben wir 8 Töchter bekommen. Ja, so ist es gekommen. Unsere Mädchen sind gut geraten, wir sind zufrieden. Eine ist glücklich verheiratet, die Jüngeren gehen zur Schule, zur Universität, die Größeren arbeiten. Wichtig ist doch nur, dass wir alle glücklich bleiben. Und Sulejo, die ehemalige Deportierte und hochdekorierte Aktivistin, wünscht sich noch etwas anderes für ihre Töchter. Ich bin ja nur bis Moskau gekommen. Ich möchte, dass meine Mädchen die ganze Welt kennenlernen. Aber das Allerwichtigste ist, dass sie eine gute Ausbildung und einen Beruf haben. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn ihre zukünftigen Männer gut verdienen. Aber als Frau sollte man niemals von seinem Mann abhängig sein. İki derya aralığı abad güzel gözlerimnin karalığı kuşu hazel. Zulhu Mor, die vierte Tochter, studiert Gesang an der Musikhochschule in Jizzakh, der Bezirkshauptstadt. Mit dieser Hymne auf Usbekistan, von ihr selbst komponiert, hat sie bei einem überregionalen Gesangswettbewerb den 3. Preis gewonnen. $1,300 bzw. ein Jahr Studiengebühren Erlass. Zulhu Mor singt von der Schönheit Usbekistans und der leidvollen Geschichte. Aber auch Volkslieder und Pop gehören in ihr Repertoire. Karagum san, ulugum san, Usbekistan, can vatanim Usbekistan, Usbekistan. Albatta, men ham shu o'zimni qo'shiqlarim bilan dunyo kezib. Natürlich will ich berühmt werden wie Madonna. Nur ein schlechter Soldat möchte nicht General werden. O'shanday primadonna bo'lishga men ham harakat qilaman. Мои дочери, ну, пока что ни одна из них не отказывалась от сбора хлопка. Keine meiner Töchter hat jemals den Ernteeinsatz boykottiert. Warum sich von der Gemeinschaft entfernen? Ich zwinge sie nicht dazu. Aber den Einsatz verweigern? Nun, ich weiß nicht. Ich jedenfalls würde ihnen nicht zu so einem Schritt raten. Ja, eben не советую. Wenig später verabschiedet sich Zulhu Mor, perfekt geschminkt und gestylt, als wolle sie sich mit einer Freundin zum Cocktail treffen. Es gehe ihr bestens, bestätigt sie. In Wirklichkeit beginnt jetzt ihr 10-tägiger Pflückeinsatz. Also um 6 Uhr aufstehen und dann pflücken, pflücken, pflücken bis zur Dunkelheit. Ihre ältere Schwester Gulnoz hat das schon hinter sich. Sie ist Englischlehrerin, begann ihr erstes Dienstjahr aber nicht in der Schule, sondern auf dem Feld. When I was 9th class in this time, I have picked cotton. Als ich in der 9. Klasse war, also mit 14, habe ich das erste Mal Baumwolle gepflückt. Es war nicht schwer für uns. Lustig war's. Wir haben Lieder gesungen, mit den Klassenkameraden gespielt. Es war ein Spaß ohne Unterricht. And it's a joy for us without studying. Auf dem Feld sammelt Gulnoz nicht nur Baumwollbällchen. To pick cotton isn't problem, isn't trouble. Baumwolle pflücken ist kein Problem für uns, aber ich schreibe ja auch. Während der Baumwollernte höre ich mich um. Die Leute sprechen über ihr Leben und ich nehme ihre Gedanken auf. Und vielleicht werden ihre Geschichten das Thema meiner nächsten Arbeit sein. Liebe, Heirat, Brautkleider. Um diese Fragen drehen sich auch die Gespräche auf dem Feld. Für manche, sagt Gulnoz, sind die Erntewochen eine Chance, die Liebe ihres Lebens zu finden. Offenbar werden viele Hochzeitsfeiern in die Erntezeit gelegt. Wir jedenfalls haben bei unserem kurzen Besuch in Boston gleich auf mehreren Hochzeiten getanzt. Eine Hochzeit in Usbekistan dauert mehrere Tage und hat eine genau festgelegte Dramaturgie. Meine Tochter Khairinisso hat vor ihrer Ankunft 2 Tage lang für einen anderen gepflückt. Dafür hat sie 30.000 Sum bekommen. Und den Verdienst für ihre gepflückten Kilo Baumwolle durfte sie auch behalten. Das bedeutet, Khairi Nisso hat für die Vertretung rund 12 Euro und für die 100 Kilo Baumwolle rund 6 Euro verdient. Männer, Frauen, Lehrerinnen, Studenten, Schüler, alle bekommen den gleichen Lohn für ein Kilo Baumwolle. 150 Sum. Das sind für 50 Kilo ca. 3 Euro am Tag. Das ist nicht viel, aber im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren auch kein Hungerlohn. Bedenkt man, dass eine Lehrerin in den ersten Berufsjahren rund 150 Euro im Monat verdient. Gepflückt werden muss die Baumwolle mit der Hand. Die Baumwollbällchen wachsen am Strauch zur gleichen Zeit neben den Blüten und Kapseln. Alle Maschinen waren bisher schlechtere Pflücker als geschickte Hände. Blüten wurden vernichtet, unreife Kapseln wurden zusammen mit den Baumwollbällchen abgeerntet. Die Qualität war schlecht und der Preis der Baumwolle auf dem Weltmarkt sank. Deshalb lag und liegt diese anstrengende und filigrane Arbeit meistens in Frauenhänden. Und bei der hohen Frauenarbeitslosigkeit in Usbekistan bietet die Baumwollernte für Frauen oft die einzige Verdienstmöglichkeit im Jahr. Um sich aber von dieser Pflicht freizukaufen, fehlt den Frauen meistens das Geld. Rund 80 Euro muss man dem Ersatzpflücker für den Ernteeinsatz von ca. 3 Wochen bezahlen. Ein ärztliches Attest, das Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, ist auch nicht billiger. Die jüngeren Töchter der Familie Abdul Qasim müssen, wie alle anderen Schüler in Boston, in diesem Jahr nicht pflücken. Doch die Schule im Dorf läuft nur mit halber Kraft. Viele Lehrer sind auf dem Feld. Die zurückgebliebenen Kollegen müssen doppelte Schicht fahren. Nein, nein, in diesem Jahr müssen wir nicht aufs Feld. Nein, nein. Wir gehen zur Schule. Ja? Ja? Im letzten Jahr haben wir gepflückt. Das ist schwer. Sehr schwer. Ach was, nur ein bisschen schwer. Aber es ist super, dass wir in diesem Jahr nicht hinaus müssen. In anderen Landesteilen hatten die Kinder nicht so viel Glück wie in Boston. Wie wir später erfuhren, waren auf weit entfernten Feldern, zum Beispiel im Jakagabinski-Gebiet, 11- und 12-Jährige auch in dieser Saison auf den Feldern. Oder ihnen wurde bei Verweigerung des Ernteeinsatzes gedroht, dass sie die Schule verlassen müssten. Menschenrechtsaktivisten haben von diesen Verstößen in der Internetzeitung Usnewsnet berichtet. Und die vielen Tonnen Pestizide, die zur Schädlingsbekämpfung und Entlaubung der Sträucher eingesetzt werden? Alles Lüge, gelogen. Heutzutage werden keine Pestizide mehr verwendet. Ich weiß das gut. Ich lebe und arbeite ja zwischen den Baumwollplantagen. Seit 2000 werden keine Pestizide mehr verwendet. Aus eigener Kraft haben wir es geschafft, einen biologischen Weg zu gehen. Wir züchten Würmer, die Schädlinge fressen. Und diese Methode ist völlig ungefährlich, ist auch 10-mal billiger als der Einsatz von Chemikalien. Ja, in den 90er Jahren wurde Butifos zur Entlaubung der Baumwollpflanzen eingesetzt. Es waren Restbestände aus der Sowjetunion, ein furchtbares Gift, das die Genetik des Menschen verändert. Wegen dieser Art der Entlaubung gab es einen Riesenskandal. Aber heute gibt es auf usbekischen Baumwollfeldern keine Pestizide, keine giftigen Chemikalien. Abdul Qasim ist Pragmatiker. Er hat an der Universität in Samarkand russische Philologie studiert, bevor er Landwirt wurde. Als Journalist hat er für den Boston Newsletter Neulandgewinnung geschrieben. Nebenbei hat er Erzählungen und Novellen verfasst, auch Romane. Abdul Qasim hat Solzhenizyns Archipel Gulag ins Usbekische übersetzt und ebenfalls Teile des Korans. Seine Bibliothek ist bemerkenswert. Russische Klassiker stehen neben Thomas Mann, Christa Wolf, Maupassant, Dumas, Irving und Updike. Lenin ist in die zweite Reihe gerückt. 1993 schon fing man bei uns an, landwirtschaftliche Betriebe zu gründen. Das war jedoch nicht jedem erlaubt. Aber in dieser Zeit habe ich als Korrespondent einer überregionalen Zeitung gearbeitet, die dem Präsidenten unterstand. Das war eine wichtige Position. Man konnte uns nicht abschlagen, einen eigenen Betrieb zu führen. Sulajow war Brigadierin einer 70 Hektar großen Baumwollsovchose. Schon 1994 waren die Papiere zusammen. Und die Brigade und die dazugehörigen Ställe und das Wohnhaus wurden in einen Landwirtschaftsbetrieb umgewandelt. Sulajow wurde die Direktorin und das ist sie bis heute. Und ich bin ihr Helfer. Ich mache den Papierkram. Landwirtschaft betreiben, das bedeutet fast immer Baumwolle anbauen. Auch Abdulkasim und seine Frau mussten sie bis vor kurzem anbauen. Baumwollarbeit ist eine höllische Arbeit. Der Boden gehört dem Staat. Der Bauer ist nur Pächter. Der Staat legt den Plan fest, den der Bauer erfüllen muss. Aber das Schlimmste ist, dass die Bauern nicht anständig bezahlt werden. Das ist das Grundübel. Daher kommen die vielen Probleme. Auch das Problem mit der Kinderarbeit. Das Thema gäbe es ja nicht, wenn man die Bauern anständig bezahlen würde. Aber die Realität ist anders. Wenn ein Bauer normal, ehrlich arbeitet, also den Plan erfüllt, dann kann er nur mit Verlust arbeiten. Also muss er etwas dazu verdienen. Er muss ja auch leben, muss seine Familie, Kinder ernähren. Als Bauer musst du schlau sein, bist gezwungen, krumme Wege zu gehen. Also verkaufst du zum Beispiel die Hälfte vom Dünger oder Diesel, für den dir der Staat einen Kredit gegeben hat. Die Miliz kann dann diese Bauern aber sofort hinter Schloss und Riegel setzen. Unsere Landwirte hat man moralisch gebrochen. Wir haben keine freie Presse, und das ist schlimm, wahrlich schlimm. Aber dafür haben wir jetzt freien Internetzugang, und das ist immerhin ein Trost. Und Abdulkasim nutzt die neuen Medien, schreibt in Internetzeitungen, die im Ausland erscheinen, über die massiven Missstände in der Landwirtschaft, über die staatlich verordnete Frohn der Bauern. Immer wieder hat er Kosten und Verdienste der Baumwolllandwirte hochgerechnet und nachgewiesen, dass sie zwangsläufig bankrott gehen müssten, wollten sie sich an die Vorschriften halten. Bis zum vergangenen Jahr hat er sich vehement für die Abschaffung der Kinderarbeit eingesetzt, hat über Sanktionen informiert, mit denen kritische Lehrer aus seinem Distrikt bestraft wurden. Sie flogen aus der Schule. In dem letzten Artikel »Ich will kein Chef sein« geht es um Bestechungsgelder, die fließen müssen, will man einen gut dotierten Posten bekommen. Auch staatlich organisierte Geldwäsche ist ein Thema. So oder so, Baumwolle ist unser Schicksal. Wir leben davon. Das ist unser russisches Erbe. Da kann man nichts machen. Wir haben auch keine Kraft mehr, davon loszukommen. Jede Zeit hat ihre guten und schlechten Seiten. In jeder Zeit muss der Mensch leben, überleben. Wenn er sich nicht anpasst, dann aber wehe ihm. Wir sind nach Taschkent gefahren. Zur Erntezeit präsentiert sich die Hauptstadt mit ihren 2,4 Millionen Einwohnern nicht gerade als quirlige Metropole. Auf den großen, vielspurigen Boulevards wie Shota Rustaveli und die Navoi Avenue kaum Menschen, kaum Autos, kein Gehupe. Die Metro, pünktlich im 8-Minuten-Takt, die uns zu Anvere und Viktor bringen soll, befördert heute nur wenige Passagiere. Ein Polizist patrouilliert. Fotografieren verboten. Auf dem Bahnsteig treffen wir die beiden Aktivisten. Unser Erkennungszeichen, ein gelber Reiseführer, Usbekistan entlang der Seitenstraße nach Samarkand, Buchara und Khiva. Angekommen in der kleinen, äußerst bescheidenen möblierten Wohnung, kocht Anver Tee. Viktor checkt seine Mails. Sein E-Mail-Passwort ist endlos lang. Aus Sicherheitsgründen. Dreimal schon hätten sie es geknackt. Bloß keinen Kontakt mit den Behörden. Den versuche ich möglichst zu vermeiden. Denn an diesen Orten steht man meiner Arbeit als Menschenrechtler feindlich gegenüber. Man hat mich schon mal wegen meiner Aktionen verurteilt, aber noch nicht ins Gefängnis gesteckt. Und das ist gut. Ja, ja, es gibt Verhaftungen, leider. Und die Verhaftungen entbehren jeder Rechtsgrundlage. Es wurde ja nicht gegen das Gesetz verstoßen. Man wird eine Zeit lang festgehalten, zahlt Geldstrafen. Ich habe glücklicherweise noch nicht gesessen. Man verfolgt die Leute dafür, dass sie die in der Verfassung Usbekistans verbrieften Rechte einfordern. So eine Forderung ist eigentlich Nonsens in einem Rechtsstaat. Aber in Usbekistan wird es praktiziert. Leider. Anwer und Viktor notieren seit Jahren die Missstände und Gesetzesverstöße während der Erntezeit. Sie fahren kreuz und quer durch das Land, sammeln Informationen, fotografieren, sprechen mit den Menschen, klären sie über ihre Rechte auf, weisen auf einen Erlass von 2008 hin, unterschrieben vom Ministerpräsidenten Mirziyayev. Unter internationalem Druck hatte Usbekistan damals zwei Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation unterschrieben und sich mit der Unterschrift zur sofortigen Abschaffung der Kinderarbeit verpflichtet. Dieser Erlass, bis heute nur im Internet veröffentlicht, hätte vor allem die Menschen auf dem Land nie erreicht. Anwer zeigt ein Foto aus jüngster Zeit. Man sieht zweifelsohne ein Kind mit dem typischen weißen Riesenbeutel über beide Schultern gehängt, halb gefüllt mit Baumwollpuscheln. Abseits der großen Trassen, wohin keine ausländischen Journalisten und Menschenrechtler kommen, wohin auch kein normales Auto fahren kann, in diesen abgelegenen Dörfern, dort arbeiten Kinder, weil sie dort niemand sieht. Wir haben auf den Baumwollfeldern keine Kinder gesehen. Nach den internationalen Protesten hat die usbekische Regierung in dieser Saison wohl weitgehend auf Kinderarbeit verzichtet. Natürlich ist es gut, dass die Kinder nicht mehr aufs Feld müssen. Dafür schafft man aber die Pädagogen auf die Baumwollfelder. Die zurückgebliebenen Lehrer arbeiten dafür das doppelte Pensum, in zwei Schichten. Ist doch vollkommen verständlich, dass die vorgegebenen Lernziele nicht erreicht werden können. Anwer war selbst früher Pädagoge, hat wegen Auseinandersetzungen mit dem Dekan den Dienst quittiert. Während der ganzen Erntesaison lernen die Kinder nicht normal. Bei uns können 18-, 19-, 20-Jährige nicht usbekisch schreiben. Sie sind halbgebildet, können nicht schreiben. Über was für eine Bildung sprechen wir denn? Der 18-Jährige kann Baumwolle pflücken, aber er kann nicht schreiben. Von solchen jungen Menschen kenne ich ganz viele. Bildungsnotstand in Usbekistan? In Abdul Kasims Familie haben wir das Gegenteil erfahren. Es scheint eine ungewöhnliche Familie zu sein. Vielleicht liegt es weniger am kleinen Wohlstand, den sie sich erarbeitet hat, sondern eher an der Erfahrung und Gewissheit der Eltern, dass nur eine gute Schul- und Berufsausbildung Unabhängigkeit schafft. Zur Erntezeit auf dem großen, repräsentativen Amir-Timur-Platz im Stadtzentrum von Taschkent herrscht Leere. Rauschte nicht aus zahlreichen Springbrunnen Wasser, laut wie die Niagara-Fälle, wäre es hier ganz still. Inmitten dieser großzügigen Parkanlage grüßt hoch zu Pferde mit erhobener Hand Amir Timur, im Westen besser als Tamerlan bekannt. Er war Ende des 14. Jahrhunderts in Zentralasien ein grausamer Eroberer. Eine Putzkolonne mit Scheuerlappen und Schrubber ist heute Ross und Reiter auf den Leib gerückt. Kraft in Gerechtigkeit steht in goldenen Lettern auf dem roten Marmorpostament. Amir Timur als neue Identifikationsfigur der jungen, unabhängigen usbekischen Republik. Das ist Islam Karimovs Idee, Präsident und Diktator seit über 20 Jahren. Amir Timur ließ Menschen lebendigen Leibes als Stützbalken für Palisaden im Lehm ersticken. Karimov benutzt heute andere Methoden gegen seine Untertanen. Oppositionelle, die es wagen, ihre verbrieften Menschenrechte einzuklagen, werden im besten Fall mit hohen Geldstrafen, im schlimmsten Fall mit langjährigen Haftstrafen mundtot gemacht. Also, ich finde es in Ordnung, dass Studenten auch zur Baumwollernte eingesetzt werden. Aber nur in der vorlesungsfreien Zeit. Bei uns war das Anfang September so. Eine Woche haben die Dozenten die Studenten unterrichtet, dann mussten sie für eine Woche aufs Feld. Und für sie haben uns andere Dozenten unterrichtet. Wir sind auf zwei Medizinstudentinnen gestoßen, die offenbar an ihrem vorlesungsfreien Tag auf dem Amir-Timur-Platz abhängen. Das Volk lebt nicht in Angst. Es hat sich angepasst. Ulugbek ist Journalist und Buchautor. Er findet die Studentinnen arglos. Ulugbek ist seit vielen Jahren in der Menschenrechtsszene aktiv, ein kräftiger Mann mit dichtem grauen Haar. Unser Treffpunkt am frühen Nachmittag in einem kleinen Café im Stadtzentrum, nicht weit vom Reiterdenkmal entfernt. Gäste gibt es nicht, nur das Kind der Kellnerin sorgt für eine Geräuschkulisse. Wie hat ein Poet gesagt, für das Vaterland muss man nicht sterben, man muss für es arbeiten. Auf den Platz treten und seine Forderungen lauthals verkünden und hinterher sitzt du lange im Gefängnis. Solche Aktionen bringen dem Volk wenig Nutzen. Ein toter Held kann für sein Volk nichts mehr tun. Das ist zwar ein tollkühner Akt, aber auch nicht mehr. Um effektiv und nachhaltig wirken zu können, müssen wir verdeckt arbeiten, müssen täglich auf unsere Sicherheit achten. Ulugbek wirkt nicht verängstigt. Und doch ist er immer auf der Hut, hat gleich zu Anfang die SIM-Karte aus seinem Handy geholt. Er ist Journalist und leitete bis zu den Massakern im Mai 2005 eine unabhängige Zeitung in Andijan. Damals erschoss die Miliz ungefähr 600 Demonstranten. Die Lage für die unabhängige Presse veränderte sich danach dramatisch. Internationale Organisationen wurden verboten oder zogen sich zurück. Wer sich nicht ins Ausland abgesetzt hat, arbeitet, wenn überhaupt, im Untergrund. Nun, ich arbeite sehr vorsichtig, im Verborgenen. Ich finde das effektiver. Ich schreibe deshalb immer unter Pseudonym, gebe öffentlich keine Interviews. Interviews mit BBC oder Svoboda lehne ich kategorisch ab. Ich gehe nicht auf die Straße mit Losungen, wir fordern dies oder jenes. Solche Aktionen überstehst du bei diesem Regime nicht unversehrt. Im Moment lebt es sich schwer. Ulugbek, der Pragmatiker, beobachtet ohne Scheuklappen die Wirklichkeit in seinem Land. Zugegeben, das ist eine gute Entwicklung, dass die Kinder in diesem Jahr nicht auf die Felder geschickt werden. Aber auch im letzten Jahr hatte man versprochen, dass Kinder nicht aufs Feld müssen. Und als man dann feststellte, dass es ohne die Kinder nicht ging, mussten sie doch bei der Ernte helfen. Aber die Bevölkerung ist arm. Für viele Eltern und Kinder bedeutet die Erntezeit die einzige Chance im Jahr, Geld zu verdienen. Die Kinder schwänzen die Schule, um Geld zu verdienen. Das ist schlecht, aber so ist die wirtschaftliche Lage in unserem Land. Anwer und Viktor waren an diesem Punkt noch deutlicher geworden. Baumwolle bringt einer Gruppe von Hochstaplern und Gaunern Gewinne in Milliardenhöhe. Bei uns im Land herrscht Korruption in größtem Maßstab. Diese Leute pfeifen auf die öffentliche Meinung. Die Arbeit von Millionen Menschen fließt allein in die Taschen einiger weniger. Für sie zählt nur das Geld, nicht die vielen erkrankten Kinder. Der Mensch ist bei uns ein weißer Fleck. Von dem Boykott westlicher Textilfabriken, keine Baumwolle aus Usbekistan einzukaufen, halten die Menschenrechtsaktivisten nicht viel. Unsere Baumwolle landet in jedem Fall in Amerika und Europa. Nur nicht auf direktem Wege, sondern mit Hilfe von Zwischenhändlern. Zum Abschied schenkt uns Ulugbek sein Buch über die Menschenrechtslage in Usbekistan mit der Widmung »In der Hoffnung auf eine normale Zukunft« und Gastfreundschaft in Usbekistan. Wir nehmen es mit. Die letzte Nacht vor unserer Abreise wollen wir im Hotel verbringen. Zwei Nächte zuvor hatten wir bei einer Freundin in Taschkent geschlafen. Das Hotel, in dem wir bei unserer Ankunft in Taschkent eingecheckt hatten, lehnt es ab, uns ohne Registrierungsnachweis für die Nächte zuvor ein Zimmer zu geben. Auch 10 andere Hotels weisen uns ab. Zimmervergabe ohne Registrierung sei ein krimineller Tatbestand, werden wir belehrt. Die deutsche Botschaft in Taschkent kann oder will nicht helfen, nennt uns aber ein Hotel im Bahnhof, das uns vielleicht aufnehmen würde. Kein hilfreicher Tipp. Am Empfang des Hotels freundliche Ratlosigkeit und die dringende Bitte, sich umgehend an die Bahnhofspolizei zu wenden. Die gehen ins Hotel und wir müssen auf die Wache. Ja. Und langsam wird's mühsam. Sehr mühsam. Mhm. Auf der Wache werden unsere Pässe konfisziert. Ein junger Mann, er heißt Ibrahim, in grüner Uniform mit 2 Streifen auf den Schulterklappen, eilt aus der Bezirksverwaltung des Innenministeriums herbei. Wir fahren im Taxi zu seiner Dienststelle. Dort werden wir verhört. Wo haben Sie sich die letzten Tage aufgehalten? Warum haben Sie sich nicht registrieren lassen? Wir erzählen viel von usbekischer Gastfreundschaft und einer reizenden älteren Dame, die uns in Bukhara für ein paar Tage zu sich nach Hause eingeladen habe. 5 Tage werde die Überprüfung unserer Angaben dauern, gibt man uns Bescheid. Unser Flug geht am nächsten Tag, mitten in der Nacht. Ibrahim schließt die Eisentür. Wir sind gefangen hinter Schloss und Riegel. Grau zementierter Fußboden, grau lackiert auch die Wände bis zur Schulter. 4 Tische, 3 Holzbänke, ein braun gemustertes Ecksofa, Fenster und Tür vergittert. Kein Wasser, keine Toilette, nur ein Wächter, der nebenan in einem der vielen Inspektorenzimmer schläft. Es ist empfindlich kalt ohne Decken. Karimov lächelt von einem Plakat und wünscht uns eine gute Nacht. In panischer Angst knipsen wir die Batterie unseres Fotoapparates leer. Ein hilfloser Versuch, verdächtige Spuren zu löschen. Die Nacht will nicht enden. 19 Schuhlängen in der Breite und 29 in der Länge misst der Raum. Wir gehen ihn wieder und wieder ab. Um 7 Uhr morgens treffen die Mitarbeiter der Bezirksverwaltung ein. Um 8 Uhr die ersten Antragsteller für Pässe. Wir dürfen uns jetzt auf der Grünanlage die Füße vertreten. Später müssen wir eine ausführliche Erklärung für unser Verhalten aufsetzen, die Ibrahim ins Usbekische übersetzt und seinem Vorgesetzten zur Unterschrift vorlegt. Nach 36 Stunden werden wir deportiert, begleitet von Ibrahim. Am Flughafen behandelt man uns wie VIPs. Unser Gepäck wird nicht kontrolliert. In unserem Pass der Vermerk: was turned out of the country for breach of stay registration. Ausgewiesen wegen Verletzung der Aufenthaltsbestimmungen. Bei uns ist der Mensch nur ein weißer Fleck. Eine Reise zur usbekischen Baumwollernte. Ein Feature von Susanne Bonton und Sophie Panzer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Frauke Pohlmann, Edda Fischer, Maja Bothe, Matthias Hase, Hendrik Stickan und Volker Niederfahrenhorst. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Bruchhaus. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Karin Weindorf.